Mille grazie, ich danke dir. All die Jahre bist du bei mir. Deine Liebe ist mein Begleiter. Mille grazie, ich danke dir. Mille grazie für diesen Tag und die Sonne, die ich so mag. Für die Blumen in meinem Garten. Mille grazie für diesen Tag. Danke für dein Lächeln und die Sterne. Danke, dass du immer bei mir bist. Was ich dafür gebe, ich gebe es gerne, weil das alles wichtig ist für mich. Mille grazie dem Abendrot, denn sein Leuchten ist ein Gebot. Meine Träume nie zu verlieren. Mille grazie dem Abendrot. Danke für dein Lächeln und die Sterne. Bist. Was ich dafür gebe, ich gebe es gerne, weil das alles wichtig ist für mich. Mille grazie für all den Mut, für das Feuer in meinem Blut. Wenn die Berge der Heimat rufen, mille grazie für all den Mut. Mille grazie für die Musik, für die Freunde und für das Glück. Für die Treue in euren Herzen. Mille grazie für die Musik. Über 10 Millionen hören Webradio. Es wird Zeit, dass Sie von Ihnen hören. Gleich Werbespot schalten unter aktion.audimark.de. Audimark. Zukunft hören. Outdoor-Bekleidung für echte Männer. Jede Jahreszeit und jedes Wetter. Herrenoutdoor.de bietet dir preiswerte Bekleidung zum Wohlfühlen. Nur echte Männer bestellen unter herrenoutdoor.de. Herrenoutdoor.de, der Onlineshop für echte Männer. Jetzt bestellen! Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.